Hallo erstmal natürlich. Vor Hallo, allem guten Abend. in erster Linie mal Hallo. Und dann würde ich gerne für die Leute, die dich noch nicht kennen, dass du dich kurz vorstellst. Wer bist du? Was machst du? Woher kommst du vielleicht? Und so weiter. Also, mein Name ist Amaris, mein Künstlername auf jeden Fall. Ich bin 22 Jahre alt, komme aus Nürnberg und ich bin Rapperin. Also, ich mache Musik. Rapperin ist... Rap, kann ich dich auch Hip-Hopperin nennen oder bist du da empfindlich? Du kannst mich gerne auch Hip-Hopperin nennen. Du kannst mich auch einfach Künstlerin nennen, weil ich mag das immer gar nicht so sehr, eigentlich mich selber in ein Genre einzusortieren, würde ich sagen. Aha. Weil ich auch ein bisschen in die R&B-Richtung gehen möchte oder auch schon gegangen bin. Und ich will mich da gar nicht so eingrenzen. Also ich würde einfach sagen, ich bin Künstlerin, ich bin Musikerin so. Mist, weißt du, was meine nächste Frage beinhaltet, nämlich das Wort Rapperin. Jetzt muss ich dich doch einordnen, tut mir leid. Vielleicht kannst Kein du es mir Problem. Trotzdem beantworten. Nämlich die Frage ist, was bedeutet es für dich, Rapperin in Nürnberg im Jahre 2021 zu sein? Was du nicht sehen kannst, der Weber wedelt gerade mit seinen Händen wie so eine Rapperin halt. Schade, dass du es nicht sehen kannst. Das würde ich sehr gerne sehen. Also... Es bedeutet eigentlich für mich, vor allem hier in der Umgebung, zu versuchen, Nürnberg so ein bisschen auch auf die Karte zu bringen, weil es ja hier, also wie ich den Eindruck habe, nicht besonders viele Künstler gibt, die wirklich rausgekommen sind, sage ich mal, und vor allem nicht viele weibliche Artists, was ich sehr schade finde. Ich versuche immer wieder welche zu finden. Da bist du sehr heimatverbunden dann. Ja, schon. Also ich bin halt schon lange hier, ne? Ich bin in Essen geboren, bin dann relativ früh in Richtung Bayern, also Nürnberg dann auch, als ich noch ziemlich jung war. Also ich fühle mich hier schon wohl. Ich weiß nicht, ob ich für immer hier bleiben will, aber ja, ich würde schon sagen, dass ich sehr heimatverbunden bin. Das auf jeden Fall. Wo gehst du dann hin, wenn du irgendwie die Hip-Hop-Szene erleben möchtest hier in Nürnberg? Also als die ganze Corona-Sache noch nicht aktuell war, bin ich sehr gerne in den Z-Bau gegangen oder auch ins Mutz zum Beispiel. Mhm. Da gibt es auch manchmal coole Veranstaltungen. Jetzt ist es, glaube ich, nicht mehr so. Jetzt darf man da, glaube ich, keine Veranstaltungen mehr machen. Genau, aber da durch diese Locations habe ich eben auch ein paar Leute kennengelernt, hatte da auch schon Auftritte und so. Also genau, das waren so meine Standorte. Wie lange bist du dann schon aktiv als Rapperin? Also Musik habe ich eigentlich schon immer gemacht, auch als kleines Kind. Ich wusste schon immer, dass ich das machen will. Und den Rap habe ich dann so, also dass ich das wirklich auch selber gemacht habe. Das war so, als ich 16 war ungefähr, also so vor 6, 7 Jahren ging es los. Mhm. Und was sind so deine Vorbilder oder Inspirationsquellen dann aus dem Hip-Hop? Oder vielleicht nicht aus dem Hip-Hop, ich weiß nicht. Das ist für mich immer sehr schwer zu sagen, weil ich mich aus sehr vielen verschiedenen Ecken inspirieren lasse, würde ich behaupten. Mhm. Also damals, als ich noch jünger war, hat es dann so angefangen mit amerikanischem Rap vor allem. Und so Leute wie Kendrick Lamar und sowas, das hat mich immer sehr inspiriert, auch vom Lyrischen her und diese ganze Hip-Hop-Kultur insgesamt. Und ansonsten gibt es so ein paar weibliche Künstler, die ich sehr inspirierend finde. Die sind vielleicht nicht mal für jeden so bekannt, wie zum Beispiel INBDB, die kommt aus Manchester, und Kali Uchis. Finde ich auch sehr gut. Genau, also ich schaue auch natürlich insbesondere gerne auf weibliche Künstler, weil das nochmal eine ganz andere Art von Inspiration für mich ist. Du schätzt die Rolle dann auch wichtig ein, dass es dann weibliche Vorbilder gibt für dich. Ja, also ich würde gar nicht so sagen, die und die Person ist mein Vorbild, aber trotzdem ist es halt inspirierend zu sehen, okay, das funktioniert und man kann auch als Frau in dieser ganzen Musikszene eben das machen, was Männer immer machen. Also das ist schon auf jeden Fall, das hat schon irgendwo eine Vorbildfunktion, das auf jeden Fall, ja. Mhm. Nochmal kurz nach Deutschland zurückgeguckt, was denkst du so allgemein über die deutsche Rap-Szene? Ja, es kommt drauf an, welchen Teil der Szene man sich anschaut. Ich finde, dass in den letzten Jahren sich das etwas, von meinem Geschmack her, zu sehr in diese ganze Autotune-Richtung entwickelt hat. Und auch vom Lyrischen ist es teilweise jetzt nicht so anspruchsvoll, sage ich mal, ohne jetzt irgendwie zu judgen oder so, ne? Aber ich finde, das betrifft nicht alle Künstler, aber dass viele einfach dasselbe machen und dasselbe vermitteln. Und es kommt halt bei den Leuten an. Aber ich finde, dass wir da in Deutschland schon noch ein bisschen dran arbeiten können, was wir verkaufen, sag ich mal. Perfekte Überleitung zu meiner nächsten Frage. Mich würde mich interessieren, wenn du als Künstlerin an irgendwie Tracks rangehst oder an, vielleicht an ein ganzes Album. Ich habe gesehen, du hast dein erstes Album draußen. Genau. Sprechen wir gleich noch drüber. Mich würde bloß da ein bisschen der Entstehungsprozess interessieren und welche Dinge dir wichtig sind, rüberzubringen mit deiner Musik. Was sind so die wichtigsten Punkte für dich? Also ich möchte auf jeden Fall, ich meine, Kunst, also Musik kann ja alles sein im Endeffekt, ne? Es gibt ja auch viele Künstler, die über Sachen reden, die sie gar nicht erlebt haben oder so. So eine Künstlerin bin ich nicht. Ich rede mal gerne über Sachen, die ich wirklich so erfahren habe, sage ich mal. Und ich versuche auch, Sachen anzusprechen, die eben viele Leute vielleicht nicht so ansprechen. Also mir ist es schon wichtig, dass lyrisch auch was rüberkommt, dass es nicht irgendwas ist, was nicht wirklich Sinn macht, sondern dass es halt wirklich eine Message hat so. Und ich habe auch gemerkt, dass es echt gut bei den Leuten ankommt, die es schon gehört haben, die sich dann auch teilweise sogar dafür bedanken, dass ich halt lyrisch was rüberbringe und dass sie das voll vermisst haben im Hip-Hop. Und das freut mich dann natürlich mega, sowas zu hören. Das spricht praktisch für dich. Ja. Ja. Hast du irgendwie besonders positive Erlebnisse? Du hast jetzt gerade was genannt, nämlich dass Leute auf dich zukommen und sagen, das hat jetzt echt zu mir gesprochen. Aber hast du sonst so vielleicht auf der Bühne oder so besonders positive Erinnerungen an deine Musik? Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte bis jetzt leider nicht viele Auftritte. Ich hatte erst 2 bzw. 3, einen ganz kleinen Auftritt noch. Und der eine ist mir besonders im Gedächtnis geblieben, das war im Z-Bau. Und das war mein erster Auftritt und ich bin da hoch und ich hatte so Angst. Ich bin nämlich total schüchtern auf der einen Seite auch. Also es war wirklich eine Überwindung für mich, da hochzugehen und zu sagen, yo, ich mach das jetzt. Und die Leute, also ich hatte irgendwann, das war glaube ich letztes Jahr August, habe ich meinen ersten Song rausgebracht, der heißt Lotus. Und die Leute kannten den einfach und haben alle mitgesungen und total gejubelt und so. Und das war für mich einfach so, wow, es ist einfach rübergekommen so und das, was ich wollte, ist wirklich passiert und es war einfach unglaublich, ich kann es gar nicht beschreiben, was das für ein Gefühl für mich war, es war wirklich toll, also das ist so das, was mir am meisten im Gedächtnis geblieben ist. Das hat er dann die komplette Angst genommen, das komplette Lampenfieber. Ja, voll, also es war sowieso, also bevor ich auf die Bühne bin, war es extrem schlimm, aber als ich dann so 2 Minuten oben war, war die Zeit eigentlich schon wieder um, so gefühlt. Und dann war es irgendwie auch, habe ich mich total wohl gefühlt. Aber halt so dieses davor, dieses Lampenfieber war schon sehr extrem. Aber ich denke, das ist auch einfach Übungssache. Ja, aber dann sind ja so positive Erlebnisse auf der Bühne besonders hilfreich dann auch fürs nächste Mal. Ja, und auch umso schöner dann, wenn man einfach sieht, dass man das rüberbringen konnte, was man eben wollte. Also es war wirklich toll, ja. Und jetzt momentan ist ja schwierig mit Auftreten, ne? Leider, weggehen, ja. Hast du ja gerade auch selber gesagt. Wenn du mal zurückblickst aus vergangene Jahr, ist ja gerade zu Ende gegangen. Was hat das für dich so, inwiefern hat das dich weitergebracht? Was hast du daraus geziehen können aus dem letzten Jahr? Also eigentlich musiktechnisch sehr viel, weil ich habe mir dann gedacht, ich wollte sowieso nicht immer in irgendwelche Studios gehen, mit Leuten arbeiten, die dann meine Sachen gemischt haben, mit denen ich vielleicht gar nicht so auf einer Wellenlänge war, sage ich mal. Und habe mich dann dazu entschieden, mir selber mein ganzes Equipment zu holen und einfach selber tätig zu werden, dass ich hier zu Hause mein kleines Studio habe und so. Und von daher war das dann ziemlich passend auch mit der ganzen Corona-Sache, weil dann konnte ich mich einfach einsperren. Und so ist eben auch diese EP entstanden. Und genau, ich habe einfach angefangen aufzunehmen und dann auf einmal hatte das so eine Struktur, auch von den Songs her. Und ich habe gemerkt, ich komme total aus mir raus, weil ich endlich mal alleine in meinen 4 Wänden, in meiner Komfortzone sozusagen aufnehmen konnte. Und es war für mich ein sehr, sehr intensives Erlebnis, einfach diese Möglichkeit zu haben. Und es hat mir sehr viel gebracht, es hat mich extrem weitergebracht. Das heißt, du hast es ja genutzt, um dich quasi weiterzuentwickeln, quasi musikalisch. Ja, mega. Ist es ein Album oder du hast gerade EP gesagt? Ja, genau. Es ist eigentlich, man könnte schon sagen, es ist ein kleines Album. Also die Frage wurde mir jetzt auch schon öfter gestellt. Es sind halt 8 Songs. Also es ist entweder eine große EP oder ein kleines Album, aber eigentlich war es als EP geplant. Es ist ja Body and Soul heißt, ich sag's jetzt schon mal, wir können später noch sagen, wo man es bekommen kann. Es ist ja interessant, auch wenn man deine Diskografie oder dein Output anschaut und auch den vieler anderer RapperInnen, ist ja der Trend momentan eher Einzelsongs zu releasen. Und was ist für dich der Unterschied und warum hast du dich entschieden, so mehrere Tracks auf einmal in einem Paket rauszubringen? Also ich habe davor ja schon einige Singles rausgehauen. Das waren, glaube ich, 5, soweit ich weiß. Mhm. Und ich hatte immer so das Gefühl, ich kann dadurch irgendwie nicht mein volles Potenzial entfalten bzw. zeigen. Und ich wollte einfach mal, dass die Leute sehen, dass ich eben flexibel bin, dass ich mehrere Seiten von mir zeigen kann und dass ich mich ganz unterschiedlich verkaufen kann und dass ich auf der einen Seite sehr emotional und sehr deep sein kann, aber auf der anderen Seite eben auch, ja, so ein bisschen Rapper dissen kann, so. Und dass ich mich da gar nicht so festlegen möchte, was ich jetzt mache, und ich wollte einfach, dass für jeden was dabei ist. Und genau, das hat mich dazu motiviert, das zu machen, und ich würde es auf jeden Fall wieder machen, also ich werde es wieder machen, weil es einfach auch eine coole Erfahrung war. Wir können mal kurz ansagen, wo man das hören kann und wo man es bekommen kann, wie man dich auch irgendwie findet im Internet. Sag doch mal, wo gehe ich da hin? Sehr gerne. Also man findet mich eigentlich auf jeder Streaming-Plattform, das heißt Spotify, Apple Music, Deezer und so weiter. Und natürlich auch auf YouTube gibt es die Songs, zwar noch nicht mit Musikvideo, aber ich arbeite dran. Ich habe jetzt nächste Woche Videodreh. Und ansonsten, genau, also ihr müsst eigentlich einfach nur Body and Soul eingeben. Und Amaris mit Z am Ende, ganz wichtig. Ja. Und dann findet ihr mich eigentlich auf jeder Streaming-Plattform. Cool. Ich finde es sehr schön, du hast einen sehr positiven Vibe, den du hier gerade rüberbringst. Das finde ich ja freudig, dass das stimmt. Das macht sehr viel Spaß, und ich würde gerne von dir nochmal hören, wie du so auf das nächste Jahr blickst, was du so vorhast, vielleicht schon die nächsten Ideen im Kopf oder so. Erzähl doch mal einen Ausblick auf die Zukunft. Also, ich werde jetzt erstmal wieder ein paar Singles releasen. Ich habe die liegen schon bereit da. Die müssen zwar noch gemischt werden, aber sie sind auf jeden Fall schon aufgenommen. Und da, die Leute haben, glaube ich, also so empfinde ich das, schon relativ viel von mir gehört. Und ich würde aber gern mehr von mir zeigen. Also, ich will nicht nur, dass die Leute mich hören, ich will auch, dass die Leute mich sehen. Und ich will, dass die Leute ein Gesicht vor sich haben, wenn sie meinen Namen hören. Was bis jetzt nur so durch Instagram und so weiter zustande kommt, aber ich werde einfach auch, sofern es jetzt geht, eben wegen der Situation mit Corona, an Videos arbeiten und versuche einfach dadurch, das so ein bisschen mehr auch generell nach Deutschland rauszubringen. Das heißt, liebe Zuhörerinnen, da muss man da auch ein bisschen ein Auge drauf haben, auch mal auf YouTube sich das angucken. Bald kommt ein Video dann, verstehe ich das richtig? Genau, sehr gut. Wie heißt du auf Insta? Ihr könnt Amaris eingeben. Ja. Also, habe ich gerade. Genau. Und dann? Wenn ihr es mit Z geschrieben habt. Jetzt hat es. Super. Okay. Sehr gut. Möchtest du noch irgendwas loswerden? Irgendwelche, man sagt ja so, Shoutouts oder so geben? Oder irgendwie vielleicht jemanden, mit dem du zusammenarbeitest, grüßen oder sowas? Also, ein Shoutout kann ich gerne geben an den Luke Hayes. Das ist der junge Herr, der meine Songs gemischt, also mein letztes Album, die EP eben, gemischt, also gemixt und gemastert hat, mit dem ich nie persönlich Kontakt hatte. Das ging alles über WhatsApp, aber hat super funktioniert. Also falls jemand einen professionellen Producer sucht und nicht weiß, zu wem er da gehen soll, könnt ihr gerne dem Locals auf Instagram schreiben. Mit dem kann man super arbeiten. Also hatte ich nichts auszusetzen. Ich habe da sehr oft was auszusetzen. Genau, ansonsten eigentlich nicht. Ansonsten freue ich mich nur, dass ich bei euch sein durfte. Wir freuen uns, dass du da warst. Ja. Also danke Amaris, a.k.a. Anne-Marie. Anne-Marie? Anne-Marie? Anna-Maria. Anna-Maria. Den Fehler machen alle. Okay. Und ich wünsche dir Gesundheit und vor allen Dingen ein cooles 2021 mit viel Musik und Live-Erlebnissen, wenn es geht. Vielen, vielen Dank. Ich dir natürlich auch. Ich wünsche euch auch eine gute Zeit. Danke. Jo, servus, ciao, mach's gut. Ciao. Danke, tschüss.